Am 16. Januar gab es im Hafen Wonsan ein Solidaritätsmeeting der Besatzung vom Schiff unter der mongolischen Staatsflagge Glory Hope 6 für die Unterstützung der selbstständigen Wiedervereinigung Koreas. Auf dem Meeting betonten die Redner, Genosse Kim Jong-un habe in seiner historischen Neujahrsansprache den prinzipienfesten Standpunkt und die Aufgaben und Wege zur Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen und zur Einleitung einer Blütezeit der Vereinigungsbewegung deutlich erklärt. Sie bekunden feste Solidarität mit dem Kampf der Koreaner für die Wiedervereinigung des Heimatlandes. Auf dem Meeting wurde ein Brief an Kim Jong-un angenommen.